Вы сейчас подниметесь. Sie steigen jetzt rauf. Распакуйте вещи. Sie packen aus. Отдохнете. Sie ruhen sich aus. Через час спускаетесь вниз. In einer Stunde steigen Sie runter. Встречаемся в 9. Wir treffen uns um 9. Но, пожалуйста, точно. Aber bitte pünktlich. Договорились? Abgemacht. До скорого. Bis bald. Договорились? До встречи. Abgemacht. Bis dann.